Schülerinnen, Schüler und Erstwähler. Habt ihr keinen Bock mehr, euch weiter von frechen Ausländern abziehen oder bedrohen zu lassen? Keinen Bock mehr, dass eure Uni- oder Hochschulausbildung Geld kosten soll? Keinen Bock mehr auf Hartz IV? Keinen Bock mehr auf Jugendzentren, die von Ausländern oder Alt-68ern beherrscht werden? Keinen Bock mehr darauf, alles hinzunehmen, was der Geschichtslehrer erzählt? Keinen Bock mehr, von Linken angepöbelt zu werden, weil ihr die falschen Klamotten tragt oder was Falsches gesagt habt? Ihr könnt etwas ändern, wenn ihr die Parteien, die in Berlin an der Macht sind, abstraft und frischen Wind in das Abgeordnetenhaus und die Bezirke bringt. Und das könnt ihr ganz leicht machen, indem ihr am 18. September in euer Wahllokal geht und den Listenplatz 6 wählt, die NPD. Denn wir sagen, was ihr denkt.